Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Seoul의 Soli zufolge berief die südkoreanische Direktion der christlichen Bewegung für den Rücktritt von Park Geun-hye am 19. Dezember vor dem Regierungsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ein und behauptete dabei, dass die landesberaterischen Beamten einschließlich des Ministerpräsidenten, die für die falsche Staatsverwaltung verantwortlich sind, beseitigt werden sollen. Und der Verein für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft forderte am 20. Dezember auf einer Pressekonferenz vor dem Regierungsgebäude in Seoul den Rücktritt vom Ministerpräsidenten, der die Herrschaft von Park Geun-hye fortzusetzen versucht. Das ging aus einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minsungye Seori hervor.